Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite und wir sprechen über Völlerei. Mit dabei das Zeilenende. Hi. Hi. Und wir sprechen über Völlerei, weil wir über die sieben Todsünden sprechen. Genau. Und letzte Woche war Neid. Die Neid-Debatte haben wir gut umschifft und mit Mikrofonen erschlagen. Heute sprechen wir über Völlerei. Juhu. Genau. Ja, also ihr müsst gar nicht neidisch sein. Was sagst du dazu? Hört einfach in die Neidfolge rein, dann seid ihr dabei. Völlerei, was soll ich zu Völlerei sagen? Ja, also Völlerei ist Fresssucht, Schwelgerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit und Unmäßigkeit. Okay, ja, ich hätte das jetzt maßloses Essen und Trinken irgendwie. Okay. So. Ja, also das ist in der Regel, aber ich würde sagen, also es ist ja nicht nur Essen und Trinken, das ist häufig, aber ich finde, man kann auch unmäßig in anderer Hinsicht sein. Man könnte zum Beispiel 200 Computerspiele auf seinem Pile of Shame liegen haben, ungespielt in der Steam-Bibliothek und sich dann noch 50 weitere Spiele dazu kaufen. Und da wollte ich jetzt dich als Experten für ich kaufe noch mal 50 weitere Spiele fragen, wie ist das denn so? Fühlst du dich als Rudi Völler? Das Lustige ist, wenn man eine Folge ein zweites Mal aufnimmt, übernimmst du einfach meine Moderation. Die Maßlosigkeit müssen wir ganz kurz an dieser Stelle. Die Maßlosigkeit hat an dieser Stelle tatsächlich eine gewisse Grenze, die wir natürlich definieren müssen. Und zwar. Genau. Also wir haben maßlos übertrieben und haben diese Folge quasi zweimal aufgenommen und ihr bekommt jetzt den zweiten Durchlauf. Nein, pass auf. Also ich gehe gleich auf diese Steam-Geschichte ein, auf den Pile of Shame. Das Problem mit der Maßlosigkeit ist nur, man muss es abgrenzen, weil die Maßlosigkeit hängt ja an zwei anderen Todsünden auch noch dran, nämlich an der Habgier, ja, also einfach nur des Besitzenswillen und zum anderen natürlich der Wollust, die auch maßlos ist. Deswegen muss man da schon nochmal abgrenzen. Deswegen. Okay, dann lass uns kurz abgrenzen. Möchtest du vielleicht Völlerei von Habsucht abgrenzen? Kriegen wir ganz geschmeidig abgegrenzt. Bei Habgier geht es nämlich um Dinge, die andere nicht besitzen können und du besitzt sie, glaube genau. Ich. Genau, oder? Ja, und ich würde sagen, bei der Völlerei, der Habgierige konsumiert nicht. Der akkumuliert einfach nur und die Völlerin konsumiert. Also das klassische Beispiel für Habgier ist ja Scrooge. Der gibt Geld, der sammelt Geld, weil er einfach Geld haben möchte, aber er konsumiert es nicht. Wohingegen, wenn er ein Völlermensch wäre, würde er vielleicht zwar auch Menschen ausbeuten, würde das Geld aber halt wieder ausgeben, um dafür zu essen und zu trinken. Dagobert Duck konsumiert sein Geld aber ganz gut, er schwimmt immerhin drin. Nee, er konsumiert es ja nicht. Schwimmen ist auch eine Form von Konsum. Nein, ist es nicht. Es wird ja nicht aufgebraucht dadurch. Konsum hat immer was damit zu tun, dass Dinge aufgebraucht werden. Ah, okay, also du kannst... Das Wort doch, konsumieren, aufbrauchen. Ja, aber wenn ein Videospiel brauchst du ja auch nicht auf. Die Story des Videospiels brauchst du auf. Wieso, du kannst sie ja immer wieder spielen. Ist es bei einem Buch genauso? Ja, aber da geht es halt um das... Du kannst es nur einmal haben. Also dann ist es ja nicht mehr neu, Lesen. Du kannst es mehrfach lesen und bei mehrfachen Lesen hast du möglicherweise auch mehrfachen Genuss. Also ist ja, ja, aber das ist nicht pauschal so. Du verbrauchst es schon. Ich merke schon, dadurch, dass wir es ein zweites Mal aufnehmen, verlaufen wir es komplett. Genau, also, und jetzt mach dich, du solltest kurz abgrenzen. Jetzt grenz dich gefälligst ab. Lass uns bei der Völlerei bleiben. Also Völlerei ist zum einen maßloses Essen und maßloses Trinken. Und wir sind mit der Frage unterwegs, ob möglicherweise natürlich auch Konsum von Videospielen, aber dann könnte man es auch ausweiten, keine Ahnung, Serien und so weiter und so fort. Ja. Also kaufst du mehr Serien, als du besitzen kannst? Kaufst du mehr Platten, als du überhaupt genussvoll konsumieren kannst? Das ist nämlich Das ist ja eine durchaus relevante Frage. Ja, genau. Ist der Sammeltrieb des Menschen, gibt es einen Punkt, ab dem er sündig wird? Die Frage ist doch an der Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Völlerei das der Moment überhaupt, an dem die Selbstkontrolle wegfällt, richtig? Quasi maßlose Konsum in quasi als Sucht oder Raserei fast schon. Ja. Ja. Wenn du es mit dem Wollüstigen nimmst, der quasi. Ja. Der Wollüstige denkt immer nur mit dem Schwanz und verliert die Kontrolle über alles andere. Genau. Es gibt was. Aber ja. Gehen wir noch mal kurz auf das maßlose Essen auch noch zurück, weil da grenzt sich tatsächlich ab. Maßloses Essen hat ja durchaus evolutionspsychologisch einen Grund gehabt. Du hast dich quasi so lange satt gegessen, bis du möglicherweise für dünnere Jahre, also für Dürren vorgesorgt hast und quasi dich. Ja, im biblischen Sinne, da sind wir das letzte Mal auch eingestiegen, im biblischen Sinne stammt nämlich die Völlerei ja eigentlich aus dieser Geschichte, wenn ich es richtig weiß, Sodom und Gomorra. Da ist Wollust und Völlerei quasi das, was die beiden getan haben, was die Leute da getan haben in den Städten. Und die haben Sklaven für sich arbeiten lassen, selbst gar nicht gearbeitet. Damit sind wir wieder beim Arbeitsethos. Ja. Wer nicht arbeitet, soll nichts fressen. Mein innerer Sozialdemokrat ist total begeistert davon, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Und genau da kommt quasi diese Völlerei her, also aus dieser Geschichte Sodom und Gomorra. Wenn ich es richtig weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du bist der Bibelfestere. Klingt plausibel. Also ich habe nur noch abgespeichert, dass Sodom und Gomorra ein sehr reizvoller Ort ist. Und ich habe im Reisebüro nachgefragt, aber die konnten mir leider keinen All-Inclusive Urlaub in Gomorra anbieten. Sie hatten Gomera im Angebot, aber nicht All-Inclusive. La Gomera. Nur Gomera. Das La haben sie sich gespart. War eine Billigreise. Aha. Und wo ist in der Zwischenzeit Sodom dann? Das weiß ich nicht. Also früher war Saddam in dem Irak, aber ja. Ist er auch durch. Ja. Er hat sich dann in irgendeinem Erdloch verkrochen, aber wie es dann weiterging, weiß ich auch nicht. Gut, aber wie gesagt, evolutionspsychologisch ist Völlerei eigentlich. Das heißt, wie ist es eigentlich zur negativen Geschichte geworden? Dadurch, dass du quasi selbst nicht gearbeitet hast, steckt da wirklich dieser Arbeitsethos dahinter? Oder ab wann ist Völlerei überhaupt zur Sünde geworden? Naja, du hast dir die Antwort eigentlich doch schon gegeben, oder? Du hast nämlich gesagt, wenn man sich immer wieder so viel satt isst. Und biologisch ist es ja nur sinnvoll zu essen, bis man satt ist und bis man auch ein bisschen Speck angesetzt hat vielleicht, aber trotzdem, bis man satt ist. Und wenn man diesen Punkt der inneren Regulation einfach nicht mehr hat, und den hast du ja sonst normalerweise, dann hast du Völlerei, würde ich sagen, oder? Okay. Du hast es mir direkt angeboten. Du hast ja direkt gesagt, wenn man sich immer wieder satt ist. Ja, klar. Das heißt, du hast einen Regulationsmechanismus an der Stelle noch. Ja, aber warum ist es eine Todsünde? Ich meine, die Frage ist ja wieder bei Völlerei, wieder zur Verteilungsgerechtigkeit. Völlerei ist dann ein Problem, wenn du natürlich den anderen was wegfrisst. Mhm. Völlerei ist dann kein Problem, wenn ausreichend Verfügbarkeit gegeben ist. Mhm. Also sprich, jeder sein Konsumbedürfnis befriedigen kann. Es hat ja auch, es hat ja an und für sich negative Konsequenzen. Es gibt Wenn man es mal nicht als Sünde labelt, dann kann man die Todsünden ja auch als Laster begreifen. Und die Völlerei ist eigentlich so ein schönes Beispiel dafür, ist, glaube ich, funktioniert nicht bei allen Todsünden, aber bei manchen kann man dann doch mit ein bisschen echter Philosophie was machen. Es gibt nämlich bei Aristoteles das schöne Modell der Mitte. Er sagt, dass es gilt, dass solche Laster oder Todsünden, wenn du möchtest, ein Extrem sind auf einer Skala. Und es gibt auch auf der anderen Seite ein Extrem. Das ist auch nicht gut. Das wäre wahrscheinlich sowas wie extreme Askese, so Hungerkünstlerei und solche Scherze. Okay. Und das ist beides schlecht. Weil es beides dafür sorgt, dass du kein gutes Leben mehr führst. Wenn du die ganze Zeit nur frisst, du schließt dich selber von ganz vielen anderen Möglichkeiten, ein geiles Leben zu haben, aus. Weil du einfach nur darauf fokussiert bist und da auch gar nicht mehr rauskommst aus diesem Gedanken. Essen, essen, essen, essen. Hm? Billiger Konsum. Und die Kunst ist es dann eben, sich nicht in die Askese zu verrennen, sondern das, den Mittelweg zu finden. Zwischen den beiden Extremen. Okay. Würde ich mal anbieten. Kann man machen. Kann man machen? Ich überlege gerade. Ja, ich überlege gerade. Wie gesagt, Völlerei ist dann halt ein Problem, wenn du quasi, glaube ich, den Leuten, wenn quasi erstens diese Bedürfnisbefriedigung irgendwann auch gar nicht mehr mit Sinn erfüllt ist. Ich glaube, das ist auch so eine Schwierigkeit. Ja. Und natürlich, wir hatten es in der ersten Aufnahme schon drin, und das wäre so das, wo ich quasi meine Schwierigkeit hätte mit der Völlerei, ist die fehlende Selbstkontrolle. Mhm. Also die Selbstkontrolle ist ja quasi das Ding, was am Ende tatsächlich das Problem ausmacht, dass du auch da muss man natürlich sagen, auch Selbstkontrolle ist ja wirklich die Frage, ist es gut, auch mal die Selbstkontrolle zu verlieren, dass sie erschöpft ist. Oder aufzugeben. Aufzugeben, zu verlieren, wenn sie einfach mal erschöpft ist, mhm. Und einfach mal den Dingen ihren Lauf lassen und nicht unbedingt überall reinzufingern. Mhm. Das ist ja genau die Frage natürlich. Also wenn ich mal so anschaue, du sollst niemals maßlos sein. Mhm. Damit bist du ja quasi mit der Aufgabe betraut, stets Maß zu halten. Mhm. Das ist ja quasi auch gar nicht so ohne. Also stets Maß zu halten heißt ja tatsächlich immer und alles voll in der Selbstkontrolle zu haben. Sprich jeglichen Konsum. Also im Grunde das, was du quasi machst, wenn du wirklich Diät halten möchtest beispielsweise, Kalorien zu tracken und aufzuschreiben und jeden Sport aufzuschreiben und um möglichst dann natürlich auch noch jeden Sport, den du gemacht hast, entweder natürlich zu kompensieren, wenn du nicht abnehmen willst, oder einzuhalten, und Defizit herzustellen, wenn du abnehmen möchtest. Also im Grunde ist die Völlerei, wenn man es ganz brutal nimmt, eigentlich deswegen eine Sünde, weil du quasi nicht volle Kontrolle über deinen Konsum hast. Ja, das stimmt. Das heißt ja nicht, also Maßhalten klingt immer so, das klingt so negativ. Aber das heißt ja nicht so, lebenshältliches Beispiel, du hast ein Kind, du hast Verantwortung dafür zu übernehmen und du hast Bock, richtig hart feiern zu gehen. Rave und dann 3 Tage ohne Schlaf Pillen reinknallen und so. Kannst du machen. Aber vielleicht nicht unbedingt, wenn das Kind und die andere Betreuungsposition zu dem Kind gerade mit Fieber daheim liegen und deine Unterstützung brauchen. Das ist der falsche Moment, um deinem Impuls und Drang nachzugeben, maßlos die Sau rauszulassen. Wiederum, wenn die beide fit sind. Warum nicht? Wenn es dich glücklich macht, mal auszubrechen, gehört dazu. Also Leben soll ja Spaß machen. Aber ja, Maßhalten klingt so grässlich traurig. Es klingt fast schon sozialdemokratisch. Ja, die Frage, die sich natürlich an der Völlerei auch aufhängt, ist tatsächlich dieses Maßlos, wann und wie lang. Ja. Weil, ich meine, du kannst natürlich, weiß nicht, wie häufig siehst du irgendwelche Junggesellenabschiede, die tatsächlich zu häufig ausarten, oder wie häufig siehst du, keine Ahnung, solche richtig großen Feiern, bei denen ja doch mal irgendwie zu viel gemampft wird, und dann allerdings, keine Ahnung, danach weiter in einer völlig rationalen Umgebung zu arbeiten oder zu leben. Was ich meine? Ja. Also es gab diese ich hatte schon 2-3 Projekte in meinem Leben, bei denen haben tatsächlich Leute, die PM waren und drüber saßen, gesagt, okay, Leute, Bergfest. Also wirklich einfach zu sagen, okay, Leute, wir nehmen heute einen Tag raus aus diesem ganzen Projektmanagement. Wir hocken uns jetzt einfach hin und feiern einfach mal das bisher Erreichte. Mhm. Und gehen einfach tatsächlich in den Modus über zu sagen, okay, Bergfest, Feierabend, jetzt wird gefeiert. Und das wäre ja auch quasi fehlende Selbstkontrolle übers Management, nämlich zu sagen, ja, wir müssten jetzt aber eigentlich weiterarbeiten. Jetzt müsste man, und da hat man quasi den kurzfristigen Glücksmoment gehabt oder die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, um dann nach allerdings wieder völlig rational und völlig effizient am Projekt weiterzuarbeiten. Hat's positive Auswirkungen sogar gehabt vielleicht? Ja, klar, natürlich. Jeder fühlte sich in dem Moment eigentlich auch abgeholt und als Teil des Projekts, weil du halt auch erstmal gesehen hast, wer überhaupt zu diesem Projekt irgendwie was, wie, wo beigetragen haben kann. Mhm. Also dementsprechend. Ja. Also, ja. Das war eine Aufgabe von Selbstkontrolle in dem Moment. Und da können wir jetzt genau diese Frage, die Frage mit Steam mal anhängen. Toll. Was wäre denn genau das Gegenbeispiel? Dass du immer nur genau dieses eine Spiel kaufst, das du spielen möchtest in diesem Augenblick? Wahrscheinlich. Sich tatsächlich mangelnde Impulskontrolle. Ne? Dir kommt ein Spiel vor die Nase und du kaufst das Spiel. Ich glaube, ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass es tatsächlich diese, vielleicht nicht die Tätigkeit selber ist. Dass, wie gesagt, dieses, es ist nicht, dass du immer, nicht, dass das Spiel kaufen ist das Böse, sondern das, was drumherum passiert. Dass wenn du immer nur deinem Drang nachgibst, noch ein Spiel zu kaufen, noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel zu kaufen, dass am Ende des Monats halt nur noch Geld für Nudeln mit Ketchup übrig bleibt. Okay, nee, das ist bei mir nicht der Fall. Dann, es reicht noch nicht mal für den Ketchup, es gibt nur Nudeln. Nee, ich esse zu ungern Nudeln mit Ketchup, um das irgendwie als Lebensgrundlage sehen zu können. Verstehe ich nicht. Nee, abgesehen davon, du weißt, ich esse zu gern. Ja. Ich esse zu gern, zu gut. Du bist so ein klassisches Opfer für Völlerei. Nee, ich kann mir das Computerspiel nicht mehr leisten, weil ich unbedingt noch diesen Trüffel haben möchte. Der Trüffel muss es jetzt auch echt nicht sein. Ja, oder diesen Monitor. Ja. Was? Dieser Monitor, der dann so lange gedauert hat, bis tatsächlich das Geld auf dem Konto sich schon so häufig verzinseszinst hat, dass man quasi vor den Zinseszinsen den Monitor kaufen konnte. Und also, das in einer Niedrigzinsphase. Liebe Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Es gab Zeiten, da hat man aufs Tagesgeld, wenn man es riskant angelegt hat, 0,1% Zinsen bekommen. Riskant? Mhm. Ja, in Angola. Ja. Ja, also... Also würdest du sagen, dass du kein Völlender Mensch, dass du kein Rudi Völler bist? Nee, also ich würde jetzt nicht davon reden, dass ich ein Völler bin. Ich würde sagen... Bist du ein Genussmensch? Ja, das definitiv. Und selbst? Ich bin Sozialdemokrat. Ich bin mehr Masochist. bist du in der Zwischenzeit jetzt eigentlich mal Mitglied in dieser Partei? Die wollen mich nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ich bin denen zu links, glaube ich. Habe ich mal mit Kevin Kühnert unterhalten und als ich mit ihm die Internationale singen wollte, ist er weggerannt. Du könntest mal den Mitgliedsantrag ausfüllen. Möglicherweise. Ja, es gibt doch jetzt, die SPD ist ja gerade auch am Föllern. Die machen doch gerade eine Aktion, werbe mehr Mitglieder als Kevin. Ja, irgendwie so. Ich kenne keine Sozialdemokraten in meinem näheren Umfeld, außer die Luzi, aber die Luzi ist mit anderen Dingen beschäftigt, die macht Stuttgart Nopper frei. wenn mich irgendwelche Sozialdemokraten werben wollen, ihr wisst, was mein Preis ist. Ich will den verfickten Toaster haben. Hab ich schon mal erwähnt? Das Lustige ist, ich hatte ja Musik gemacht und einer unserer Albentitel, die wir mal als Idee hatten, war Spaß mit Noppen. Mhm. Und Luzi könnte auch ein Album machen, Spaß mit Nopper. Wir könnten auch ein Album machen, Spaß ohne Nopper. Oder, weißt du, womit Marian Schreier in ein paar Jahren wieder antritt? Als Nopperstopper. Marian, der Nopperstopper. Das Träumchen. Der müsste doch jetzt eigentlich in anderen Großstädten auch schon aufgeschlagen sein. Und da ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher, ob der noch in Tengen ist. Ich habe da irgendwas gelesen und ich werde das hier mal nebenbei live googeln. Wobei für die Sozialdemokratie in Ja, genau, der hat 23.03., der hat Tengen verlassen. Die Sozialdemokraten werden sowieso nie wieder eine Schnitte in Stuttgart machen, weil der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat ja mittlerweile der Strategiereferent vom Noppenschaum-Menschen ist. Genau, der Martin Körner. Das heißt, es gibt sowieso nichts mehr. Ja, ja. Witzig. So. Und wir reden über Völlerei und reden über Marian Schreier. Ist Marian Schreier ein... Der geht nach Berlin. Das ist quasi Völlerei. Ah, okay. Ich dachte schon... Ach du Scheiße. Ja. Was denn? Übernimmt von April ab bei der Industrie- und Handelskammer des Landes Berlin die Bereiche Politik und Kommunikation. Naja. Als nächstes stellt sich dann raus, dass er seine Doktorarbeit geschrieben hat und dabei gepfuscht hat. Naja, siehst du mal, Stuttgart ist viel schöner als Berlin, aber er wollte ja unbedingt nach Berlin. In diesem Sinne, lass uns mal zum Thema Völlerei zurückkehren. Ja genau, wir müssen hier ja auch Maß und Mitte halten, endlich. Ja, also Völlerei ist eigentlich Verlust der Selbstkontrolle bei Bedürfnisbefriedigung, richtig? Ja. Wenn man es so sieht, außer man nimmt die Wollust, aber... Ja, wobei bei der Wollust... Ja, wobei, vielleicht könnte man es so differenzieren, dass du bei der Völlerei quasi in so einer Situation drinsteckst und dann nicht mehr rauskommst und bei der... Ja doch, ja, genau. Pass auf. Das ist ja genau die wenn Frage. Wenn du anfängst zu essen, kannst du nicht mehr aufhören. Mhm. Vielleicht, und wenn du anfängst zu vögeln, kannst du nicht mehr aufhören, wohingegen Wollust mehr so ist, du kannst nicht aufhören, daran zu denken. Du kommst aber nie zum Schuss, weil keiner Bock auf Typen hat, der ständig nur ans Vögeln denkt. Also, wenn ich nochmal zurückspringe nach Sodom und Gomorra, da war die Wollust aber nicht irgendwelche Incels, die nicht zum Schuss kamen, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern die haben tatsächlich einfach alle, jeder mit jedem und alles untereinander. Deshalb hatten die ja beides. Ja, Wollust und Völlerei. Übrigens, Sodom und Gomorra, diese ganze Geschichte, das ist ja auch wiederum, wie gesagt, dieser Arbeitsethos. Da stelle ich mir ja folgende Frage. Wenn du nicht arbeitest, sollst du nicht fressen. Ja. Ist ja die Logik daraus, ne? Ja, ja. Wie ist das denn dann eigentlich? Wir hatten in der letzten Folge auch schon über Manager gesprochen. Arbeiten Manager eigentlich oder managen die eigentlich nur und sitzen halt rum? Das also, fragst du mich. Dürften Manager nicht völlen? Oder nehmen wir was ganz Einfaches. Ist Rudi Völler Manager? Oder nehmen wir was Einfaches. Philosophen. Ja. Philosophen arbeiten ja eigentlich nicht. Die denken zwar ein bisschen, aber sie arbeiten nicht. Ja doch. Das ist freie Arbeit. Also um den hier bereits zitierten Aristoteles reinzuziehen, das ist schon irgendwie Arbeit. Das ist ja schon aktives Leben, so nachzudenken. Ist halt nur kein herstellendes Tun. Also ist Richard David Brecht aktives Leben? Richard David Brecht ist kein Philosoph. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Würde er vielleicht als philosophischer Mitarbeiter ein Praktikum im Wissenschaftsministerium bekommen? Rein von seinen Grundlagen her. Im Wissenschaftsministerium gibt es Stellen als philosophischer Mitarbeiter? Warum sagst du mir das nicht? Wo kann ich mich bewerben? Ja. Wer ist Wissenschaftsminister? Als Praktikant. Wer ist denn Wissenschaftsminister? Aktuell. Stark-Watzinger? Ja, kann ich nicht ins Landeswissenschaftsministerium wechseln? Olszewski heißt die, glaube ich. Das kriege ich gerade so noch hin. Ist bei den Grünen, glaube ich. Ja gut, komm. Man muss mit seinen Prinzipien brechen. Man arbeitet auch für Bürgerliche. In Baden-Württemberg arbeitet so immer für Bürgerliche. Und selbst wenn Sozialdemokraten sind, das sind dann bürgerliche Sozialdemokraten. Luigi, rette mich! Ja, haben wir noch irgendwas zur Völlerei zu sagen? Würdest du selbst sagen, du hattest Phasen der Völlerei? Ich habe eine ganz grässlich schlechte Impulskontrolle. Das ist, wenn du mich vor so ein China-Buffet setzt, dann fange ich an zu spachteln und wenn es ganz schlecht läuft, muss man mich tatsächlich aus dem Raum rauskuhlen. Ich bin sehr anfällig für Völlerei. Okay. Ich überlege gerade, ich glaube, die Schwierigkeit bei diesen China-Imbissen ist, glaube ich, bei diesen China-Buffet ist es, glaube ich, immer, dass man irgendwann so in diesen Modus reinkommt, dass man sagt, ja, das muss ich ja auch gelohnt haben. Kommt noch hinzu. Aber auch bei Geburtstagsbuffets, wenn ich gar nichts dafür bezahlt habe oder so, das ist für mich tatsächlich ein Stück weit immer harte Arbeit, mich zur Mäßigung aufzurufen. Und wie ist es mit Trinken? Maßloses Trinken? Was heißt maßlos? Alles unter 3 Flaschen Wein ist nicht maßlos. Da habe ich kein Problem mit. Das ist keine Frage des Maßhaltens, das ist eine Frage der Übung. Ja gut, Maßhalten ist ja auch eine Bierzeltdisziplin. Ja genau, das überlasse ich den Damen. Das ist mehr als eine Maß halte ich nicht, dann wird das gute Bier verschüttet. Ja, das ist insgesamt so eine Frage. Das Maßlos, also das Maß kommt ja tatsächlich davon, dass du eine Maßeinheit haben wolltest und quasi der Liter ist ein Maß. Im Grunde portionierter Konsum ist ja auch so eine Geschichte für sich. Wusstest du, wie Kinder in Kindertagesstätten bestraft werden, wenn sie sich zu viel auf den Teller tun bei der zweiten Portion? Die müssen sich eine Parteitagsrede von Christian Lindner anschauen. Nee, sie kriegen eine Woche keinen Nachtisch. Echt jetzt? Ja, wenn du dir, also zumindest war es zu meiner Zeit so, wenn du dir in der in einem Hort, ja, also, ja, nicht bei Kindergarten, sondern schon Grundschulkinder. Wenn du dir da quasi beim zweiten Mal, du durftest noch ein zweites Mal hin und musstest dir dann quasi selbst portionieren. Ja. In dem Augenblick, wenn du dir da zu viel geben hast lassen, bekamst du dann, wenn du den Teller voll zurückgegeben hast, keinen Nachtisch eine Woche lang. Okay. Das heißt doch aber, du gibst einem Erstklässler die Kontrolle über seinen Nachschlag. Hä? Dazu fällt mir. Was ich da nicht ganz verstanden habe, ist vor allem, eigentlich hätte man doch damals einfach nur nicht den Nachtisch nicht nochmal nachholen sollen, sondern einfach direkt den Nachtisch nehmen und sich vom Nachtisch im Zweifel was nachholen. Ja, das wäre sehr viel klüger. Zu der Erziehungsmethode fällt mir pädagogisch auch sehr viel ein, nur halt nichts Positives. Ja, wahrscheinlich ist so Richard David Precht auch entstanden. Was ist denn eine gute Erziehungsmaßnahme bei Völlerei? Weil tatsächlich, du möchtest ja dein Kind nicht unterversorgen, du möchtest dein Kind aber auch nicht zum Mops werden lassen. Also was machst du? Was ist da die perfekte Erziehungsmethode? Naja, du gibst deinem Kind die Entscheidungsfreiheit, die es tragen kann. Dafür bist du als Elternteil doch zuständig, oder? Und wenn dein Kind offenbar irgendwie ein Problem damit hat, die Entscheidung selbstständig zu treffen, weil es in deinen Augen immer die falsche Entscheidungssituation, die falsche Entscheidung trifft, kannst du auch das Kind nicht dafür verantwortlich machen und es mit Nachtischentzug bestrafen, sondern sollst dich an die eigene Nase packen und dich vielleicht fragen, ob es nicht die bessere Idee wäre, deinem Kind die zweite Portion nochmal drauf zu tun. Ja, das Thema Portionierung ist eh so eine Geschichte für sich. Ja. Weil tatsächlich hast du schon mal Menschen gesehen? Also es gibt ja Menschen, die können maßlos muffeln. Also sie können sich maßlos was reinstopfen. Hi. Es gibt aber ganz wenig Menschen, die tatsächlich den Sättigungspunkt erreichen und dann aufhören. Hast du schon mal einen Döner weggeworfen? Nein. Ich habe tatsächlich gesehen. Nein. Hast du schon mal jemanden gesehen, der gesagt hat, boah, ich bin voll, ich kann nicht mehr, ja, nach einem Döner? Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die keinen ganzen Döner schaffen. Das sind dann für mich die Momente, wo ich schweren Herzens noch einen halben Döner hinterher schieben muss. Keine Ahnung, vielleicht ist da was in meiner Erziehung schiefgegangen, aber ich habe ein ganz, vielleicht ist das Teil dieser Maßlosigkeit, dass ich überhaupt nicht darauf klarkomme, wenn Leute Lebensmittel wegschmeißen. Okay, aber tatsächlich ist es doch so, dass wenn du in ein Restaurant gehst, bekommst du einen Teller. Auf diesem Teller liegen genau so und so viel Pommes, so und so viel Schnitzel, so und so viel Soße und so weiter und so fort. Das ist ja alles portioniert. Das ist im Grunde ja genau so vorportioniert, dass wenn du was zurück, wenn du selbst in deiner Disposition sagst, nö, ich will gar nicht so viel, du kannst es halt nicht davor sagen, dass du weniger möchtest. Du kannst aber genauso wenig sagen, dass du mehr haben möchtest, meistens, weil dafür gibt es also die Nachtischkarte. Die Nachtischkarte? Im Restaurant. Den Nachschlag oder was? Nein, die Nachtischkarte. Also man kann ja, wenn man noch nicht genug hatte, kann man ja sagen, ich hätte gerne noch einen Nachtisch. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich hätte gern von dem Essen, was ich jetzt gerne habe, ich hätte gern, keine Ahnung, ich weiß, dass ich mit einem Schnitzelchen mehr, also mit so einem Medaillon mehr, wäre ich happy. Das wird dir meistens ein Restaurant nicht sagen. Das heißt auf Deutsch, auch da Maß halten ist gar nicht so einfach, weil im Grunde das Maß, das du haben möchtest, bekommst du ja zwingend gar nicht. Also ökonomisch gesehen, ja, gut, aber Bedürfnisbefriedigung ist da ja eher suboptimal. Ja, in der Situation bekommst du halt das, bekommst du die Bedürfnisbefriedigung halt vorgegeben. Da bist du dann aber auch nicht der Entscheider. Also zumindest nicht in die eine Richtung. In die andere Richtung schon. Du kannst ja entscheiden, weniger zu essen und was zurückgehen zu lassen. Aber nach oben ist schwierig. Ja, tatsächlich ist nach oben sogar noch schwieriger geworden. Es gibt ja Dinge, die du tatsächlich portionieren kannst. Ja. Geld. Wenn du beispielsweise den Burgerbrater mit den goldenen Schwingen. Ja. Im Gasthaus zur goldenen Schwinge kannst du ja beispielsweise dir die zerschredderten Hühnchenteile. Ja. In gewisser Portionsgröße aussuchen. Du kannst sagen, du hättest gern 6, du hättest gern 9, du hättest gern 12, du hättest gern 20. Ja, du kannst sogar in der zerschredderten Möwe, zumindest als ich das letzte Mal da war, das ist schon ein Weilchen her, aber da konnte man auch sein Flaggschiff, das mit den 2 Fleischbuletten, da konnte man noch beliebige weitere Fleischbuletten am Selbstbedienungsautomaten dazu bestellen. Ich hatte dann aus meiner Liebe zu Primzahlen dann halt statt der 2 eine dritte noch dazu. Gut. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, du kannst quasi da dich entscheiden. Jetzt wird's lustig. Und zwar gab es ein Möbelhaus? Ja. Und in diesem Möbelhaus so gab ein skandinavisches. Es eine, ja, da gibt es, gab es so ein Flaggschiff, Geschichte, also so eine Flaggschiff-Mahlzeit. Ja. Und diese Flaggschiff-Mahlzeit, die gab es mit, ich glaube, 6 Böppeln, 10 Böppeln und 15 Böppeln. Ja. Und als die dann irgendwann das Pferd rausgenommen haben, da gab es ja diesen Pferdefleischskandal. Mhm. Und auf einmal haben die das Pferd rausgenommen, dann schmeckt es sowieso nicht mehr so gut. Und dann haben die irgendwann sich erdreistet, aus der Klein-, Mittel- und Großportion tatsächlich nur noch eine Mittel- und Kleinportion zu machen. Sprich, die Großportion einfach zu streichen vom Plan. Warum auch immer. Damit wollten sie einfach keinen Anreiz schaffen, dass man zu viel muffelt oder sowas. Ich habe keine Ahnung, warum, aber das ist ja auch so eine Sache, so hat man damit Völlerei vorgebeugt? Entweder das, oder sie haben festgestellt, dass zu viele Menschen sich das zu zweit teilen und dadurch ihnen Umsatzflöten geht. Ach so, hast du es gedacht, dass die quasi 15 sind ja mehr als 2x6 oder 2x8 oder sowas. Mhm. Und dementsprechend. Ich vermute grundsätzlich hinter allem kapitalistische Verwertungslogik und Profitmaximierung. Also 8 mal 2 sind natürlich 16, aber 15 sind ja fast so viel, wenn du da nur noch die Preiselbeeren und die. Wobei. Ja, gut, es ist aber einer weniger, ne? Und wenn du einen Preisvorteil trotzdem von 3 Euro hast oder sowas, dann nimmst du halt zu zweit die 15. Ja, ich wollte nur noch erklären, dass 8 mal 2 nicht 15 ist, sondern größer natürlich. In meiner Welt sind 8 mal 2. Also bei Fleischbällchen ist bei mir auch 8 mal 2 15, weil der 16. ist für den armen Menschen, der da hinten bedienen muss. Ne, du weißt, wie Menschen in Podcasts und Zahlen abgehen, da hast du dann ganz schnell mal die Kommentarspalte voll, weil du irgendwas Falsches über Primzahlen hast. 16 ist keine Primzahl, weil sie durch Multiplikation von 2 Zahlen miteinander entsteht. Und das ist dann per also natürliche Zahlen, dann ist es per Definition keine Primzahl mehr. Ja, ja, ich wollte nur drauf raus. Also so Zahlengeschichten sind immer ein bisschen. Ja. Ja. Also es sei denn, man bezahlt uns auf patreon.com/dieElitePodcast. Dann ist Zahlen gut. Okay. Ist jetzt Völlerei zu Recht eine Todsünde? Völlerei führt im Extremfall zum Tod. Also die eine Hälfte ist schon mal erfüllt. Oder? Okay, weißt du, warum es tatsächlich eine Todsünde ist, wenn ich es richtig verstanden habe, damals irgendwann in grauer Vorzeit? Es lenkt alles vom Glauben ab. Witzig. Ja, ja klar, wenn du die ganze Zeit nur frisst, hast du keine Zeit mehr, um an Gott zu glauben. Genau. Ist voll logisch. Heute keine Todsünde mehr, weil Gott tot ist. Wahrscheinlich auch irgendwie an Völlerei gestorben oder sowas. Plus, wie gesagt, wie schon erwähnt, es lenkt natürlich in Ressourcenknappheit, logischerweise Ressourcen in deine und dann in die andere Richtung nicht. Also sprich, du versorgst Menschen unter. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wollen wir das mal ganz kurz auf modern ziehen? Völlerei. Völlerei ist ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr so das Problem, oder? Weil Völlerei ist ja, also im Grunde gibt es ja heutzutage relativ einfach, relativ schnell und günstig relativ hochkalorische Nahrung. Also du kannst dir ja relativ zügig deinen Nahrungsbedarf für den Tag decken. Also jetzt einfach nur kalorisch gerechnet. Natürlich Spurenelemente und so weiter und so fort. Also ja klar, wenn du es auf die Verteilungsfrage allein reduzierst, jein. Das würde ja, wenn genügend Kalorien für alle immer vorhanden sind, dann könnten wir uns die Frage stellen, warum es immer noch Hungersnöte auf dieser Welt gibt. Antwort Kapitalismus. Weil nicht alles, nee, das ist ein Logistikproblem. Die Antwort ist Kapitalismus. Verteilung und Logistik. Die Antwort ist Kapitalismus, weil es kein kapitalistisches Verwertungsinteresse daran gibt, die Lebensmittel von hier nach irgendwo anders zu schaffen. Aber ja, also auch mal auf unsere westliche wohlstandsverwahrloste Gesellschaft reduziert. Ja klar, also das Verteilungsproblem hast du nicht. Heißt das, dass Völlerei kein Problem ist? Das Interessante ist ja maßloses Essen im Sinne von so richtig Deluxe und keine Ahnung, gerade der Trüffel und gerade dies und das und zählen jenes, womit du quasi andere Leute auch möglicherweise ausbeutest oder ihnen ihre Lebensgrundlage wegnimmst, weil du quasi genau durch dein Verhalten dafür sorgst, dass sie sie nicht haben. Aber das ist dann keine Völlerei im Sinne von Menge, sondern maßlos im Sinne von anderes Maß. Also im Sinne von die Herstellung deines Essens kostet andere Menschen die Lebensgrundlage. Und sei es nur die Avocado. Ja. Ja. Also liebe Avocado-Fresser da draußen, ihr seid einfach maßlose Völler. Ja. Finde ich gut. Und halt Vollpfosten oder sowas. Oder? Ich finde gut. So können wir aus dem Podcast eigentlich rausgehen. Also mal die ganzen Avocado-Barbaras beleidigt. Gefällt mir. Schön. Also hast du auch noch irgendeinen Latte Macchiato-Take übrig? Ich überlege gerade, na, Latte Macchiato ist ja jetzt relativ... Wenn er mit Sojalatte gemacht ist, weil... Soja ist auch nicht so das große Problem. Doch, Soja, für Soja. Oder? Soja ist ein Problem? Das Problem ist, dass es gibt noch nicht so die perfekten Sorten, die bei uns sehr gut wachsen. Das heißt, ganz viel Soja wird da angebaut, wo früher mal Regenwald war. Ah, okay. Du meinst neben den Kuhweiden da unten, wo die Rinder gezüchtet werden. Ja, genau. Weil die Rinder werden ja auch mit Soja gefüttert, weil Soja ist total toll, weil relativ energiedicht pflanzliches Eiweiß ist total super als Kraftfutter für Tiere. Dadurch werden die recht schnell, recht groß. Funktioniert, ja. Soja funktioniert als Tierfutter echt Bombe. Ist halt scheiße, wenn der Regenwald dafür angezündet wird. Ja gut, aber irgendwo muss ja das Soja hin. Ja, genau. Man könnte das Soja natürlich irgendwie auf die Kuhweiden stellen, für die man schon gebrandrodet hat, und das Soja direkt in die Menschen reinstopfen, aber das wäre ja zu einfach wahrscheinlich. Mich eigentlich schon wieder auf. Ja, aber guck mal, so ein gutes Steak ist genau das Beispiel. Du hast keine Ahnung, was hast du da? 200 Gramm? 250 Gramm? So ein richtig schönes Stückchen. Ja. Das ist aber nicht maßlos im Sinne von Menge. Aber das ist zum Beispiel maßlos im Sinne von, wenn du da wirklich den Ressourceneinsatz nimmst und sowas. Ja. Das heißt, Völlerei ist eigentlich doch nicht das Problem heutzutage dann. Naja, also das, ich würde wenn dir... Wenn du Maß als Menge nimmst. Ich würde dir dann recht geben, wenn du dir das einmal im Monat reinlötest. So, zum besonderen Anlass. Das Problem bei diesen ganzen Steaks ist ja jetzt, dass es die hübsch abgepackt im Penny für ich weiß nicht, wo es ist, und es Menschen gibt, die glauben, dass es ihr gottgegebenes Recht ist, sich jeden Tag so ein Ding morgens aufs Brot zu schmieren und nachmittags nochmal mit Böhnchen zu essen. Okay. Also, es ist immer noch ein Problem der Maßlosigkeit, oder? Grundsätzlich schon. Wie gesagt, die Frage ist halt, ob es im Grunde genügend Kalorien für alle gibt. Und das ist ja in der Zwischenzeit heutzutage eigentlich gegeben. Also das Nullsummenspiel an sich ist nicht mehr da. Ich glaube, das hat sich spätestens seit den 1960ern erledigt. Andererseits muss man doch, stopp, wir müssen es nochmal anders sehen. Weil wenn du überlegst, Eigentlich kannst du das Nullsummenspiel ja tatsächlich auf die Generation setzen. Weil das, was du heute konsumierst, ist in der Regel meistens gedüngt und so weiter und so fort. Und Dünger entsteht meistens woraus? Richtig. Und diese Ressource ist endlich. Woraus wird Dünger gemacht? Na, woraus wird Dünger gemacht? Phosphor. An Phosphor haben wir, glaube ich, keine Knappheit. Ja, aber du nimmst ja nicht nur Phosphor. Du nimmst ja noch viel anderes Zeugs, was du in diese Düngemittel reinschmeißt. Ja, im Wesentlichen ist es aber Phosphor. Und Nitrat. Ja. An Nitrat haben wir auch keinen Mangel. Informiert euch mal bei eurem lokalen Wasserwerk zum Thema Nitratwerte. Plus, was du natürlich immer noch hast, ist auch, es werden auch ganz viele Sachen aus Erdölprodukten rausgezogen. Also dementsprechend. Möchtest du mir etwas sagen, dass mein Ketchup in der Plastikflasche Völlerei ist? Würde ich doch nie tun. Tschüss. Ist auch besser für dich.